1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht heute auch wieder. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch ganz einfach unter unserer Telefonnummer, die für euch kostenfrei ist, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50. So, und der erste Anruf heute Nacht heißt Stefan und Stefan ist 43. Hallo Stefan. Ja, hi. Hallo Stefan. Ja, hörst du mich? Ja, sehr gut. Weswegen hast du mich angerufen? Ja, okay. Ich habe jetzt Fernsehen leiser gemacht. Ich habe schon ein paar Mal versucht, aber... Ja, offenes Thema. Ich habe irgendwie eine ganz seltsame Beziehung. Mhm. Eine seltsame Beziehung? Ja. Erzähl mal. Ich habe vor 4 Jahren mal so aus Scheiß im Internet eine Frau angeschrieben. Ich suche nette Menschen. Ich habe geantwortet, ich bin nett. Mhm. Ja, und bumm, wir haben uns unterhalten und geschrieben und irgendwann getroffen und ja... Und seitdem lieben wir uns. Seitdem liebt ihr euch? Ja. Ihr seht euch oft, ihr trefft euch? Ja, jetzt nicht mehr so häufig, weil wegen Job umgezogen und so, ne? Also vor vier Jahren eine Frau im Internet kennengelernt und jetzt, ja, und jetzt liebt ihr euch. Das ist ja schon mal wir haben uns geschrieben, ich habe geschrieben, ich bin nett. Und dann kam zurück, toll. Ja, okay. Ist ja doof. Ja, und... So weiter Anfang, aber was ist heute? Heute ist so, sie lebt in Frankfurt, ich in kleinen Kaff bei Gütersloh. Oh, das ist weit auseinander. Ja, und okay, jobmäßig, ne, sie ist abgeworben worden und ist dann da vor 2-3 Jahren jetzt hingezogen. Mhm. Muss natürlich auch immer hoffen, dass es so bleibt, ne. Mhm. Und, Was ist denn jetzt... Abgesehen von der Fernbeziehung, das Ungewöhnliche an der Verbindung. Dass sie mit ihrem Mann lebt. Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Dass ihr Sohn mich mag. Dich nicht mag. Mich sehr mag. Dich sehr mag. Wie alt ist denn der Sohn? 12. Und sie lebt mit ihrem Mann zusammen? Ja. Ja? Und seit 4 Jahren habt ihr eine heimliche Beziehung? Nein. Nein? Der Mann weiß das? Ja. Und warum lebt sie dann mit ihrem Mann noch zusammen? Gute Frage. Das wüsste. Oder, also, oder ist das abgeklärt, dass die so eine WG-Beziehung haben, vielleicht auch wegen des Kindes? Sie sagt, Papa-Kind, kann ich verstehen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich das ausdrücke. Ich kann mich da nicht so ausdrücken. Ich weiß nicht, sie sagt, die Gespräche. Bitte? Wie ihr Bruder. Wie ihr Bruder. Haben die haben auch nichts mehr miteinander. Sagt nicht, ich bin ja nicht dabei, ne? Ja. 300 und Kilometer weg, ne? Hast du den Mann schon mal kennengelernt? Ja. Ja? Und wie war das? Nicht schön. Warum? Naja, er hat mich nicht geschlagen, aber er hat mir die Hand gegeben und mehr nicht. Aha, also so abgeklärt ist die ganze Sache dann nicht. Hast du sie bei denen zu Hause besucht? Wenn er da war, nicht. Aber wenn er nicht da ist, dann fährst du dahin. War ich, aber fahre ich nicht mehr. Mhm. Wo trefft ihr euch denn dann überhaupt? Bei dir zu Hause oder irgendwo in der Mitte? Wir hatten ein eigenes Haus hier. Bei dir, wo du wohnst? In der Nähe. Da hat sie noch ein eigenes Haus? Ja. Und dann kommt sie ab und zu da nach Gütersloh von Frankfurt und dann habt ihr eure Burg da? Ja, ich sag jetzt mal, das ist so, wenn ich jetzt nach Frankfurt fahren würde, ich würde mich nicht wohlfühlen. Na, verstehe. Wie oft kommt sie denn nach Gütersloh? Nächste Woche wieder und das letzte Mal vor 3 Wochen. Das kommt immer auf den Job auch an. Ne? Ja. Und wie lange bleibt sie dann? Sie hat nicht so einen Fabrikjob, sie muss auch viel reisen. Ja, okay, aber wie lange bleibt sie dann? Das ganze Wochenende. Ja. Und der Junge kommt da manchmal mit? Manchmal ja, manchmal nein. Mhm. Oma besuchen und so. Also der hat überhaupt kein Problem mit mir, um das Kind geht's gar nicht. Wie lange weiß denn das der Mann von ihr schon? Seit 4 Jahren. Von Anfang an? Ja. Ja, das ist ja der Knackpunkt. Bist du unglücklich in der Situation, in der ihr da jetzt so lebt? Ich? Ich fühle mich als Eindringling. Ach, du fühlst dich als Eindringling? Ja, natürlich. Ja, so natürlich ist das nicht. Ich meine, sie lässt es ja seit 4 Jahren zu. Sie ist ja genauso daran beteiligt wie du. Ja, aber ich fühle mich eben als derjenige, der in Mama, Papa, Kind eindringt. Welche Perspektive soll das denn haben, wenn das jetzt 4 Jahre schon so gelaufen ist? Wie soll es weitergehen? Keine Ahnung. Was sagt sie denn? Sag mal so, ne? Wie mal also, so, mal so? Sie will nicht verzichten, aber auch nicht auf ihn. Aber auf ihn nur als Bruder, Vertrauten, Tralala. Die sexuelle Schiene, sagt sie, ist total tot. Ja. Hat der... Mal glaube ich das, mal glaube ich nicht. Ja, was soll man glauben? Du sagst gerade, sie ist beruflich so viel unterwegs. Was macht sie denn beruflich? Ja, ich kann da nicht... Sie ist sehr bekannt und ich kann da nicht so zu viel zu sagen. Sie ist sehr bekannt? Sehr bekannt, ja. Oh, das heißt, ich kenne sie auch? Vielleicht. Ah ja. Wenn du viel in Frankfurt bist... Naja, da will ich nicht weiter fragen. Aber was machst du beruflich? Ich bin Schlosser. Du bist Schlosser? Ja. Ich kann gut mit meinen Händen umgehen. Ja. Nein, aber das ist eben halt eine schwere Sache. Also wir verstehen uns total super. Vor 2 Wochen Wochenende verbracht. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Und dann kommen dann samstags oder montags abends die Sprüche, euch vermisst dich so, warum kannst du nicht hier sein? Wäre denn von ihr und das verstehe ich halt nicht. Ne? Man könnte ja was dran ändern. Also genau. Ich bin eigentlich ein Macher. Genau, das wollte ich jetzt fragen. Wäre eigentlich dein Lebenskonzeptwunsch, dass ihr zusammen in einem Haus oder eine Wohnung leben würdet? Der Witz an der Sache ist, wir haben damals, wo wir uns gerade ein halbes Jahr kannten, da hat sie sich komplett von ihrem Mann getrennt gehabt, gesagt, wir kaufen uns ein kleines Fachwerkhaus. Das wäre überhaupt kein Problem. Aber das ist aber ja dann war irgendwann nach 12 Monaten so der totale Knick drin. Also sie ist offensichtlich auch sehr wohlhabend, die hat gut Kohle. Ja, nicht mehr wie ich. Naja, wenn du sagst, sie hat ein Haus, einfach so, was da leer steht in Gütersloh und wohnt. Ja, und? Naja, nix. Also arm ist sie gerade nicht. Nein, das nicht. Okay, sie muss natürlich auch viel arbeiten, um ihren Lebensstandard... Anders gefragt, ist sie, du hast es gerade zwar anders dargestellt, aber ich glaube es nicht so recht. Ist sie wesentlich reicher und wohlhabender als du? Nein. Nein. Aber das wenn sie eine bekannte... Aber sie muss wesentlich viel mehr arbeiten für ihren Lebensstandard. Das muss ich schon sagen. Also ich arbeite 7 Stunden am Tag und habe mein Geld. Und ich habe auch keine Intuition, mehr zu arbeiten. Okay, also darum geht es ja auch nicht. Aber auch der Ehrgeiz. Ja. Mehr. Bei ihr. Ich habe ja eh die Vermutung, dass sie da noch wohlhabend ist, aber egal. Also, es geht ja darum, wie das jetzt weitergeht und wie du dich da positionierst. Ob du das so einfach so weiterlaufen lässt, wie das seit 4 Jahren läuft und du so die Affäre bist, vielleicht das 5. Rad im Wagen. Vielleicht der geile Hengst im Bett, was sie sonst so nicht kriegt, kann ja sein. Oder ob du irgendwann sagst, pass auf Mädel, 4 Jahre, so in dieser Twitter-Rolle, das langt mir, ich will nur mal Nägel mit Köpfen machen. Entweder richtig oder gar nicht. Das ist eine gute Frage. Ja, das musst du für dich entscheiden, das kannst nur du sagen. Das kannst nur du für dich entscheiden, ob du sagst, 4 Jahre warten reicht mir. Mir würden 4 Jahre warten definitiv reichen. 4 Jahre warten finde ich schon eigentlich schrecklich. Das ist ja irgendwie nicht warten. Also ich habe vorhin noch mit ihr telefoniert und nächstes Wochenende sehen wir uns wieder. Aber ja, aber es sind ja keine klaren Verhältnisse. Du bist ja richtig in diese Frau verliebt, ne? Du liebst diese Frau. Wo ich die gesehen habe, wo ich die ist Mhm. Das ist es. Stefan, das ist mal ganz schwer, ein Außenstehender da was zu sagen soll. Ich glaube nur, dass solche Konstellationen auf Dauer ungesund sind. Letztendlich für alle Beteiligten. Für alle. Für dich, ja. Für sie und auch für den Mann an ihrer Seite. Für den ist das ja auch grauselig, wenn der das weiß. Alle trauen sich also, nicht. Okay, dieses Thema wird totgeschwiegen, aber naja, und keiner traut sich da an dem Machtgefüge, was da herrscht, irgendwie was zu verändern. Ja, also wenn ich jetzt mal so sage, wenn ich 20 Jahre jünger wäre, hätte ich denen schon ein paar aufs Maul gehauen. Ja, das ist ja nur bescheuert. Das ist ja nur bescheuert. Ja, das ist auch bescheuert. Ja, das ist nun mal so, wenn du 17, 18 bist. Ja, aber das ist ja ziemlich assi. Komm, hör auf. Löst keine Probleme. Nee, das will ich ja auch nicht. Aber ich verstehe ja auch nicht, dass er nicht sagt, hör mal, du fährst jetzt nicht zum Ende und tritt seiner Frau in den Arsch. Nein, ich verstehe nicht, dass sie keine klare Entscheidung trifft. Da, das kann sie eben nicht, sagt sie. Sie, bitte? Das kann sie halt nicht. Ja, dann müssen das vielleicht andere für sie machen. Zum Beispiel du. Ja, aber dann muss ich verzichten. Eventuell. Das ist einfach die Frage, wie dein Leidensdruck ist. Wenn du sagst, ich komme damit mit dieser Arrangierung, in diesem Arrangement zurecht, okay, dann mach's weiter. Wenn aber irgendwann du sagst, irgendwie kann ich es nicht mehr, dann musst du auch eine klare Kante zeigen. Ja, das weiß ich selber. Ja. Aber kriegt das mal hin? Ja. Ich weiß, das kann dir keiner mehr helfen. Nee. Aber die vernünftige, das rationale Wissen ist ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung für irgendwann auch eine Entscheidung. Sonst kann man nicht entscheiden. Ich bin geschieden, das habe ich mit einer 1 bestanden. Ja. Aber das kriege ich nicht hin. Stefan, ich kann dir nicht mehr sagen dazu. Ich kann dir nur sagen, wenn der Leidensdruck zu hoch ist, musst du was machen. Musst du. Um dir auch noch in die Augen schauen zu können im Spiel. Ja, ich weiß. Alles Gute. Okay, Domian, danke schön. Von Herzen, auf Wiederhören. Ja, ciao. Tschüss. So, meine Lieben. Der nächste Anrufer ist 26 Jahre alt und heißt Marcel. Hallo Marcel. Hallo Domian. Marcel. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass sich mein Leben seit ungefähr 13 Jahren verändert hat. Seit 13 Jahren? Da warst ja, du seit 13 Jahren oder vor 13 Jahren. Ja, was war denn da? Da hat mein Opa sich das Leben genommen. Mhm. Mein Opa war für mich zu dem Zeitpunkt mein Ein und Alles. Mein Freund, mein Opa, mein Lebensretter, Vaterersatz. Dein Lebensretter? Ja, mein Lebensretter. Also inwiefern? Alles eigentlich. Warum Lebensretter? Ist da irgendwas Traumatisches mal passiert früher? Meine Eltern oder ich sage jetzt mal mein leiblicher Vater und meine Mutter haben zu dem Zeitpunkt noch zusammengelebt. Mein leiblicher Vater ist starker Alkoholiker gewesen. Mhm. Ach so. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht, ich kann mich auch nicht dran erinnern und es ist auch eigentlich ein Thema, was wir nie mehr angesprochen haben, hat mein Vater versucht, meine Mutter und mich, ich sag jetzt mal, auf gut Deutsch gesagt, er wollte uns loswerden, hatte uns in der Wohnung eingesperrt und hat die Wohnung angezündet. Ach du Jörg. Und mein Opa ist dahinter gekommen und hat mit Hilfe Polizei und Feuerwehr uns befreit. Insofern Lebensretter. Genau, insofern Lebensretter. Mhm. Ich hoffe, dass sich deine Mutter danach dann getrennt hat von dem Vater. Mhm. Genau. Ja. Und du bist dann weiter bei deiner Mutter geblieben. Genau. Aber ein enger Kontakt ist entstanden oder war schon da zu dem Opa. Ein sehr enger Kontakt. Mein Opa, ja? Ja, sag bitte. Also mein Opa hat uns dann aufgenommen bei sich. Wir haben zusammen dann gewohnt. Meine Mutter hatte dann irgendwann mal einen neuen Mann kennengelernt, mit dem sie jetzt auch zusammenlebt. Mhm. Der Kontakt zu meinem Opa ist natürlich weiterhin geblieben. Ich war alle 14 Tage bei ihm, er war alle 14 Tage bei uns. Nachdem halt meine Oma auch gestorben ist. Noch eine kurze Frage zu diesem Verbrechen, was da fast begangen worden wäre oder begangen wurde. Seid ihr da ganz unverletzt rausgekommen, du und deine Mutter? Ja. Also mein Opa hat uns kurz vor dem Tod oder vor Schlimmerem bewahrt. Mhm. Dein Opa ist jetzt vor 13 Jahren gestorben. Hat sie das Leben genommen, ja. Hat sie das Leben genommen. Wie genau hat er sich das Leben genommen? Durch Medikamente. Er hatte eine schwere Bypass-Operation und hat natürlich jeden Tag jede Menge an Medikamente zu sich genommen. Mhm. Und hat sich irgendwann mal ja aus irgendeinem Grund gedacht, ich muss jetzt alles auf einmal nehmen. Mhm. Und das hat gereicht. Hat er es zu Hause gemacht? Ja, der hat in so einer AWO gewohnt, also ein betreutes Wohnen, mhm. Wohnung für sich selber, mhm. alleine, und ja, hat es dann eines Tages gemacht. Hat deine Mutter ihn gefunden oder jemand da aus dem Heim? Nee, meine Mutter hat ihn gefunden. Die waren für diesen Tag verabredet, mhm. zum Arzt zu fahren, und er hatte sich einfach vorher nicht gemeldet. Und meine Mutter ist dann dahin, es hat sich dann auch auf Klingeln keiner gemeldet. Und dann hat Personal von diesem betreuten Wohnen die Wohnung aufgeschlossen, mhm. und meine Mutter hat ihn dann tot im Bett gefunden. Du sagst du gerade am Anfang, dass seit 13 Jahren oder vor 13 Jahren sich dein Leben sehr verändert hat, durch den Tod des Opas. Genau. Wie hat sich das Leben verändert seitdem? Ja, wie soll man das sagen? Also das Leben ging total bergab. Also ich habe es erstmal aufgenommen als ein Witz von meiner Mutter, dass mein Opa tot ist, mhm. weil sowas hätte ich nie geglaubt. Schule ging bergab. Mhm. Also eigentlich das, was ich meinem Opa immer versprochen habe, sei tapfer in allen Sachen, lern vernünftig, mhm. und, das konnte ich bis jetzt nicht einhalten. Bis heute nicht, nein. Das heißt, du hast keinen Schulabschluss? Ich habe die Schule mit dem Abgangszeugnis verlassen. Ich habe eine Lehre angefangen, die habe ich abgebrochen. Mhm. Du bist ja schon 26. Was hast du denn so in den letzten Jahren gemacht? Ja, ich habe viel nebenbei gejobbt, sage ich mal. Ja, und so ist das. Und so ist das heute auch noch. Ja, genau. Immer nur so kurze Dinge. Dann 6 Monate. Mhm. Dann zwischen diesen einzelnen Beschäftigungen immer eine gewisse Zeit Arbeit suchen, 3 bis 9 Monate, auch mal ein ganzes Jahr. Lebst du denn in einer Wohnung alleine? In einer stationären sozialpädagogischen Einrichtung. Ah ja, also das ist so eine Art betreutes Wohnen, kann man das sagen? Das kann man so sagen, ja. Du bist unglücklich mit deinem Leben und unzufrieden. Ja, weil es gibt eine Frage, die mir keiner beantworten kann. Warum hat mein Opa sich das Leben genommen? Und diese Frage verfolgt dich bis heute? Genau. Also mein Opa hat eigentlich den größten Teil meines Lebens verpasst. Meine Konfirmation, mhm. und. Also du fühlst dich von dem Opa verlassen. Er hat dich verlassen, obwohl du ihn so dringend gebraucht hast. Genau. Auch als Vaterersatz damals. Richtig. Und er wusste, wie wichtig er für dich ist, und trotzdem ist er gegangen. Mein Opa war mein Ein und Alles und ich war sein Lieblingsenkelchen von 11 weiteren. Von 11 weiteren? Von 11 weiteren. Das hat er auch gegenüber seinen Kindern und seinen Enkelkindern immer deutlich gemacht, dass ich sein Lieblingsenkelkind bin. Bist du fast enttäuscht von deinem Opa, dass er dir das angetan hat? Ich kann es nicht sagen. Vielleicht hasse ich ihn auch, dass er es getan hat. Mhm. Weil keiner weiß, warum er es getan hat, und er hat auch nichts hinterlassen. Also er war, so hast du es ja gerade geschildert, er war schon schwer krank, aber er war nicht unheilbar krank. Das weiß ich nicht, ob er unheilbar krank war. Also er hatte viele Operationen, Bypass. Gut, Bypass-Operationen haben viele Leute und kommen dann auch wieder ganz gut auf die Beine. Genau, also ich kann mich an so einer Situation erinnern, dass er einen Bypass bekommen hat und konnte wohl noch nicht sprechen, wo er wach geworden ist, aber die Krankenschwester oder die Pflegerin hat dann gesagt, die Enkelkind ist hier, wollen Sie es sehen? Und er konnte nicht antworten, aber man konnte es auf seinem strahlenden Gesicht sehen, dass er mich gerne sehen möchte. Und das Enkelkind warst du? Mhm. Genau, das war ich. Mhm. Aber du hast doch sicher im Laufe der Jahre oft mit der Familie oder mit deiner Mutter auch darüber gesprochen, was hat sie denn für Mutmaßungen, warum der Opa das gemacht hat? Ich habe mit meiner Mutter nach dem Tod meines Opas gar nicht mehr darüber gesprochen. Das gar ist nicht ein Thema. Mehr. Nein, das ist ein Thema, was nie angeschnitten wird. Mhm. Es wird einfach nicht angeschnitten. Ich weiß nicht warum. Ich kann es mir nicht trauen, weil ich Angst habe, dass meine Mutter dann weint oder zusammenbricht oder wie auch immer. Und also das ist ein Tabu in der Familie. Genau. Mhm. Du warst, Marcel, bevor das passiert ist, in der Schule ein normaler oder sogar ein guter Schüler? Etwas mehr als normal, würde ich sagen. Etwas mehr als normal. Also wenn er nicht gestorben wäre, dann hätte alles seinen normalen Weg wahrscheinlich gelaufen, genommen. Möglicherweise schon, ja. Mhm. Also wir reden ja hier oft auch über Selbsttötungen. Und man liest ja auch so sehr viel in den Zeitungen. Und wenn Prominente das tun, dann liest man noch viel mehr. Mhm. Und ich glaube ja mittlerweile, dass ich glaube, dass der Zorn natürlich ist, dass man als Hinterbliebener sagt, warum tust du mir das an? Warum, warum, warum? Und wenn du es tust, dann hinterlässt du mir nicht wenigstens einen Brief, dass ich kapiere, warum du es getan hast. Mhm. Kann man vielleicht so sehen, dass der fehlende Brief, das ist ein Vorwurf, den man sicher jemandem machen kann. Mhm. Aber ich glaube ja, dass Menschen, die so etwas tun und auch in einer solchen Situation, da ist eine große Familie, da sind Enkel, da hat er einen Lieblingsenkel, den er vielleicht über alles geliebt hat, dass dem gegenüber ein ganz großes inneres Leid stehen muss, dass ein Mensch zu so einem Mittel greift. Und dass man dieses Leid respektieren muss, wenn man es vielleicht auch nie versteht. Ich glaube, so muss man damit umgehen. Weil er hat es nicht einfach leichtfertig gemacht, hundertprozentig nicht. Er wird das alles bedacht haben. Und dennoch war der Druck und der Schmerz in ihm, wo immer dieser Schmerz auch herkam, größer als vielleicht auch die Überzeugung, bei euch bleiben zu wollen. Mhm. Du hast ja gerade was Tolles gesagt, dass du eigentlich alles falsch gemacht hast, was dein Opa gerne gesehen hätte. Also manchmal rede ich mir selber schlecht ein, mein Opa wird sich im Grab umdrehen, wenn er sieht, was aus mir geworden ist. Ne? Ich glaube ja, dass das sowohl zulässig ist, dass man zornig ist auf so einen Menschen, weil das eine natürliche Reaktion ist, aber man auf der anderen Seite eben auch versuchen muss, das Leid zu respektieren, das in diesem Menschen stattgefunden hat. Und dieses Leid hat ihn ja zu der Selbsttötung getrieben. Ich glaube, diese beiden Sachen musst du dir klar vor Augen halten. Ja, er wird schon Gründe gehabt haben. Es müssen wahnsinnige Gründe gewesen sein. Ich kann es nicht sagen. Also zu dem Zeitpunkt, das war 3 Jahre später nach der Bypass-Operation, lief eigentlich alles. Also wir hatten so einen Rhythmus, 14 Tage am Wochenende war ich bei ihm, dann war er bei uns zu Hause und es ging hin und her. Bis heute kenne ich seine Telefonnummer auswendig. Mhm. Also man weiß nicht, warum er es getan hat. Ja. Weißt du, Marcel, wenn du seit 13 Jahren mit niemandem da richtig drüber sprechen kannst, schon gar nicht ich bin jetzt seit dem 15. Lebensjahr dort in Therapie. Es wechseln die Therapeuten. Also ich bin bis zum heutigen Tage in Therapie. Und das funktioniert nicht? Es hilft nichts? Nein, also es ist jetzt die 6. Therapeutin, die ich habe. Und es bringt mir persönlich also eigentlich nichts. Also jede Woche da eine Stunde hin, oder das sind 90 Minuten jetzt sogar schon, mich mit denen zu unterhalten, aber mir bringt das nichts. Weil auch die können mir nicht die Frage nehmen, warum hat er es getan? Ja, die Frage, Marcel, die Frage wird ja kein Mensch auf der Welt beantworten können. Du musst deinen Frieden damit schließen. Du musst deinen Frieden damit schließen, dass diese Frage nicht beantwortet werden kann. Du musst das Angedenken bewahren, dass dein Opa dich über alles geliebt hat. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hat er ein ganz großes Leid in seinem Herzen getragen, was du nie begreifen wirst. Und damit musst du deinen Frieden schließen. Nur dann kannst du nach vorne gucken. Du bist ein junger Kerl von 26 und bisher hast du ziemlich viel Zeit verplempert und vermasselt. Das stimmt. Ja, aber jetzt kann es losgehen. Das ist ja noch alles nicht zu spät. Das sage ich jedes Mal zum 31.12. Jetzt kann es losgehen. Nein, das musst du zu jedem Tag sagen, nicht erst am 31.12. Aber es gibt diese Rückfälle wie Todestag, Geburtsdatum meines Opas, die mich wieder runterreißen. Ja, aber da musst du einfach Strategien finden und ich verstehe auch nicht, dass das nicht richtig funktioniert da in der Therapie. Dann bist du da nicht bei einer guten Person. Kann ja auch sein, nur mit der du nicht gut kannst, dass die Chemie nicht stimmt. Da gibt es ja halt, ja, da gibt es halt auch Methoden, dass man lernt, mit diesen Todestagen umzugehen. Das Ziel muss einfach sein, mehr kann ich dir ja hier nicht sagen. Das Ziel muss sein, dass du nach vorne guckst und dass du dein Leben siehst und dass du nicht nur in die traurige Vergangenheit blickst. Und dass du irgendwann sagen kannst, ja, ich habe traurige Sachen erlebt und bin auch durch tiefe Finsternis gegangen, aber jetzt geht's voran und jetzt geht's nach oben. Ich mache meinen Schulabschluss nach und mache eine Lehre oder weiß ich was, irgendwas, was du willst. Marcel, ich möchte gerne, dass meine Psychologin noch ein bisschen mit dir redet. So ganz zufrieden bin ich noch nicht mit dieser psychologischen Betreuung da, von der du mir erzählt hast. Vielleicht können wir dir noch einen Tipp geben. Okay. Aber es hängt sehr viel auch von deiner Haltung ab. Und ich sag nochmal, ja, du musst Frieden schließen. Also meine Haltung ist da drin, ja, eigentlich total verschlossen. Also die Familie eben. Mit diesen ganzen Kindern und Enkelkindern hat sich so in zwei Hälften jetzt aufgeteilt. Eine Hälfte hat nur mit einer Hälfte zu tun, die andere wird gar nicht mehr beachtet. Also ich würde sagen, das bereden wir jetzt mal weiter im Hintergrund in aller Ruhe. Okay. Marcel, ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und viel Glück, dass du rauskommst aus diesem Kreislauf und nach vorne gehen kannst. Vielen Dank. Von Herzen alles Gute und Sabine ruft dich gleich an. Alles klar, vielen Dank, Domian. Gerne, tschüss. Ja, tschüss. So ihr Lieben, unser Thema morgen heißt, morgen ist ja Thementag, unser Thema morgen heißt extreme Hobbys. Ich möchte mich mit euch gerne über eure extremen Hobbys unterhalten. Also Hobbys, die sehr außergewöhnlich sind. Oder wenn ihr ein normales Hobby habt, was ihr extrem betreibt. Ich weiß ja gar nicht, was ich so als Beispiel nennen soll, denn das werden wir ja morgen erst erfahren. Also wir wollen uns nicht über die Briefmarkensammlung unterhalten oder irgendwelche normalen Sachen, sondern schon um krassere Dinge. Extreme Hobbys. Was für extreme Hobbys habt ihr? Ihr könnt euch per Mail melden, domian@wdr.de oder gerne morgen ab 0 Uhr anrufen unter 0800 220 5050. Gerne dann auch während der Sendung. Extreme Hobbys im Bereich Sport, im Bereich, vielleicht auch im Bereich Sammeln oder ich weiß nicht. Also es gibt ja sicher die ausgefallensten Sachen, wo Menschen sich mit beschäftigen. Bin sehr gespannt. Morgen. Extreme Hobbys, unser Thema. So, heute Freithemennacht und ich freue mich jetzt auf den Daniel. Und Daniel ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Daniel, was ist dein Thema? Hallo. Mein Thema ist moderne Sklaverei. Moderne Sklaverei? Ja, und zwar, ich habe 14 Monate in einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Ah, ich verstehe. Und bin wirklich 14 Monate ausgebeutet worden, soweit das ist mir in meinen ganzen 32 Jahren noch nie so, soweit ist mir noch nie passiert. Was hast du in diesen 14 Monaten für diese Zeitarbeitsfirma gemacht? Und zwar, ich sag mal, in diese Zeitarbeitsfirma wurde man, ich sag mal, immer da, wo an mehrere Kunden, ich sag mal, also mehrere Firmen, die Leute brauchten, ich sag mal, wurde ich dann hingeschickt. Ja, genau. Und das war die, ich war vom Gaswasserinstallateur bis in eine Wurstfabrik, hier Deckenplatten unter der Decke, Stift, also Anlagen, also ich habe alles gemacht. Als Arbeiter oder als Fachhandwerker? Nee, nur als Arbeiter. Als Arbeiter, also beim Installateur geholfen, in der Wurstfabrik geholfen. Überall, ja. Überall. Und was hast du? Ich bin gelernter Gartenlandschaftsbauer. Ja. Und ich sag mal, ich bin dann vor ungefähr jetzt, ja, so vor 16 Monaten bin ich erst weggezogen. Hm. Also bin ich umgezogen in eine andere Stadt und ein anderes Bundesland. Hm. Und darum, ich sag mal, ich habe Bewerbung geschrieben, so viel ich nur Absagen gekriegt. Und daraufhin bin ich mit meiner Verlobten zusammen, ich sag mal, in der Zeitarbeitsfirma haben wir uns also vorgestellt, wurden auch sofort eingestellt und das später aber auch, wir wollten nur, Entschuldigung, aus der Voraussetzung, ich sag mal, dass wir irgendwo zusammenarbeiten können. Ja. Wegen eben meine Freundin, ich sag mal, oder Verlobte jetzt, die hat keinen Führerschein und damit die Spritkosten nicht so hoch sind. Und ihr habt dann auch zusammengearbeitet? wir ab und die ersten 3 Monate waren wir immer getrennt. Ja. Das war für mich der größte Horror überhaupt. So, also, lass uns aber erstmal reden, was ich jetzt viel interessanter finde, ist, wie viel haben die dir gezahlt? Also die erste Zeit, die ersten 4 Monate, habe ich 6,23 Euro die Stunde bekommen. 6,23 Euro. Und danach haben sie getönt und dann sagten sie nur, jetzt gibt's ja auch mal mehr Lohn. Mhm. Und dann zum Schluss war ich auf 7 Euro, auf genau 7 Euro. Mhm. Und ich bin teilweise, erst habe ich meine Freundin, ich sag mal, zu so einer Fabrik hingebracht. Mhm. Von da, das waren so ungefähr 40 Kilometer. Mhm. Von da aus hin bin ich dann nach Dortmund gefahren. Das ist von uns aus auch so 120, 125 Kilometer entfernt. Mhm. Auf deine Kosten? Auf eigene Kosten. Ich habe kein Spritgeld gekriegt, gar nichts. Mhm. Es hieß immer nur, Lohnsteuerjahresausgleich, kann man das angeben, da kriegt man auch wieder was zurück. Mhm. Aber ich bin noch nie so verarscht worden. Ja. Und ich sag mal, jetzt bin ich rausgeflogen, weil ich habe auch meinen Mund aufgemacht, weil ich war zum Schluss mit meiner Verlobten zusammen in der Wurstfabrik, mhm, auch in einer sehr bekannten. Mhm. Und die Leute, die waren alle zufrieden mit uns. Die, mhm, haben nur gesagt, wie kann das sein, dass du für dieses Geld, mhm, hier so gut arbeitest. Da, mhm, waren Frauen und Männer, die waren teilweise 30, 35 Jahre da beschäftigt und ich habe meine Arbeit besser gemacht wie die. Jetzt weißt du, was die anderen, die in der Wurstfabrik fest angestellt waren, wie viel Stundenlohn die hatten? Stundenlohn direkt weiß ich nicht, aber ich weiß, ein Kollege von mir, der ist da fest angestellt, der hat ein Grundgehalt von 1.500 Euro. Mhm. Und dann kommen die Prämien dazu, weil, ja, es wird wirklich 8 Stunden im Akkord gearbeitet. Ja. Und wenn man seinen Soll geschafft hat und man war weiter drüber, wurden Prämien gezahlt. Okay, und wie viel hattest du am Ende des Monats? Ich habe, also mein niedrigster Lohn war 685, ja, und mein höchster Lohn war nicht über 800 Euro. Mhm. So, das ist das Gefühl. Man steht da, man macht die gleiche Arbeit wie die anderen, vielleicht sogar macht man sie noch besser, weil man engagierter ist und, ja, hat fast die Hälfte weniger oder 40% weniger Lohn. Und noch mehr. Und viele Nachteile natürlich, die man in Kauf nehmen muss. Ja, das finde ich auch sehr schlimm. Das finde ich auch eine Schande, dass es sowas gibt. Das muss ich dir sagen. Eine Schande. Weil sowas, es kann doch nicht so sein. Es wird hier in Deutschland, sage ich jetzt mal, für jeden Mist wird auf die Straße gegangen, wird demonstriert. Dass die Leute, die in einer Zeitarbeitsfirma arbeiten, dass sie Angst haben vor der Arbeitslosigkeit, kann ich auch alles verstehen. Mhm. Aber irgendwas muss doch getan werden. Mhm. Es kann doch, wie soll es so weitergehen? Mhm. Sehe ich genauso wie du. Und ich finde auch, dass es da viel zu wenig, man liest es immer wieder mal und man hört es auch im Fernsehen oder im Radio, aber die großen Proteste bleiben da aus. Und ja, und daraufhin, ich sag mal, weil ich chatte ab und zu auch, ich bin immer bei Werk in Wehen, bin ich da groß mit drin, da habe ich jetzt eine Gruppe ins Leben gerufen, da bin ich am 25. Oktober habe ich die ins Leben gerufen, die sind jetzt mittlerweile 119 Leute, ist noch nicht sehr viel, aber was ich da schon gehört habe von den anderen, das kann ich nicht, ich kann es nicht verstehen, ich sag mal, und ich schreibe jedes Mal, Leute, ich sag mal, ladet noch andere Leute ein, wir müssen mehr werden, dass mal wirklich diese Zeitarbeitsfirma, diese Chefs, die werden reicher und reicher. Die werden reicher und reicher und euch auf euren Knochen. Ja. So kann man es sagen, ja. Ja, und das geht doch gar nicht. Und das Schlimme ist ja, dass immer gerade bei den Menschen, die vielleicht am wenigsten qualifiziert sind oder die einfacheren Jobs machen, sagen wir es mal so, die werden am schlechtesten behandelt. Das ist natürlich das ist eine absolute Schande. Das ist eine absolute Schande und ich verstehe es auch nicht. Mich macht es zornig und böse. Es gibt es ja in vielen Bereichen, auch bei Rentnern ist das so, dass Menschen ihr Leben lang hart gearbeitet haben oder auch Frauen, alte Frauen, die kriegen dann einen Apfel und ein Ei und müssen sich irgendwie durchschlagen und müssen dann noch diese ganzen Gesundheitssachen, die jetzt auf die Leute zukommen, auch noch privat bezahlen. Und für die Herren in Berlin sind 10 Euro mal eben Praxisgebühren, lachen die drüber, aber für eine Rentnerin, die vielleicht nur ein paar hundert Euro Rente kriegt, sind 10 Euro ein Einkauf. Ein Einkauf, wo man Lebensmittel kriegt und da rechnet man mit. Finde ich auch. Also bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich finde schön, dass dass du angerufen hast. Das ist immer einfach so gesagt wird. Man kann es nicht oft genug sagen. Du bist jetzt arbeitslos, sagst du. Ich bin jetzt leider seit dem 29. Oktober arbeitslos, weil ich da meinen Mund aufgemacht habe. Ja. Weil der Superkurs, ja, ich hatte eine 35 Stunden die Woche wurde ich bezahlt. Mhm. Also war aber 40 Stunden in dieser Wurstfabrik. Mhm. Im Akkord am Arbeiten. Mhm. Die haben, ich sag mal, wir haben unseren Soll jetzt nicht jeden Tag geschafft, es gab auch mal Probleme, mhm. aber die meiste Zeit, wir haben unseren Soll immer mhm. so geschafft. Und die Prämien wurden für mich auch bezahlt. Ja. Aber die hat die Zeitarbeitsfirma, ich sag mal, nur kassiert. Mhm. Ein Kollege von mir, der sitzt da im Büro und der sagte mir, Daniel, wir bezahlen fast 20 Euro an Stundenlohn für euch. Mhm. Was kriegst du denn die Stunde? Mhm. 6 Euro. Da sage ich mir, 10 Leute verarschen die da mhm. genauso arbeiten, wie ich das gemacht mhm. habe. Mhm. Und davon haben die, ich sag mal, 20 Leute davon ihren Lohn bezahlt. Mhm. Das sind doch Verbrecher, sind das doch. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Für einen Versicherungsbetrug, sage ich jetzt mal grob, geht man zig Jahre für einen Knast. Ja. Und diese Leute, ich sag mal, das nicht weitergehen. Irgendwann, wenn es jetzt schon so schlimm ist, irgendwann, ich sag mal, da platzt doch da mal eine Bombe. Es ist ja auch so, man kann es ja auch den Firmen vorwerfen, warum die nicht so wirtschaften, dass sie die Leute nicht ordentlich anstellen und eben diese Zeitarbeitsfirmen überhaupt im Leben halten. Wenn die Firmen Nein sagen würden und verantwortungsbewusst sich verhalten würden, gäbe es keine Zeitarbeitsfirmen. Ne? Das war ja auch eigentlich mal so gedacht, nur zum Übergang. Genau, so war es gedacht. Die Leute, aber aus diesem Übergang ist ja schon richtige, sage ich jetzt mal, die moderne Sklaverei entstanden. Ja. Also Daniel, du warst jetzt ein Sprachrohr für viele, viele Betroffene. Nochmal, ich finde sehr gut, dass du angerufen hast und es gesagt hast und ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Internetplattform, von der du gerade gesprochen hast. Ich hoffe, dass viele Leute, ich sag mal, auch da mal drauf schauen und auch noch weitersprechen, die sich einmal diese Gruppe einmal angucken. Sagst du noch mal eben immer noch mehr werden. Sagst du mal eben noch die Adresse, wie man an dich rankommt im Internet? Also das ist bei Wer kennt wen? Mhm. Und das ist die Gruppe Moderne Sklaverei Zeitarbeit. Moderne Sklaverei Zeitarbeit. Ja. Ein Wort geschrieben. Ja. Okay. Mhm. Dann wird man das auch und finden. Und da, ich sag mal, kann man in die Gruppe mal reinschauen. Ja. Ich sag mal, und wen das gefällt, der soll seine Kumpels noch mit einladen. Umso mehr Leute wir werden. Und ich kann den Leuten nur wirklich versprechen, ich werde mich dafür einsetzen. Ich habe noch 2, 3 andere Leute, die mir damit helfen, dass wir was auf die Beine stellen können. So, dann wünsche ich toll ein gutes Gelingen, Daniel, und hoffe, dass es auch bei dir dann bald wieder bergauf geht, in welcher Form auch immer. Das hoffe ich auch. Alles Gute, von Herzen wünsche ich. Das auch. Tschüss. Und dann könnte ich vielleicht eine Autogrammkarte von dir bekommen? Na klar, wir rufen dich nochmal an, wegen der Anschrift gleich. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ihr habt ja mitbekommen, dass wir seit ein paar Wochen bei Twitter sind. Und ich möchte euch jetzt eine kleine Neuigkeit mitteilen. Wir hatten einen Account dort, der hieß Red Domian. R-E-D und dann Domian. Der gilt nicht mehr. Ab sofort heißt der Account ganz schlicht Domian. Und ich bitte alle Follower auf diesen Account zu wechseln. Und das haben wir zu verdanken einem sehr netten Menschen namens Andreas. Der hatte nämlich diesen Account Domian blockiert seit einiger Zeit und hat ihn jetzt, nachdem er mitbekommen hat, dass wir bei Twitter sind, für uns freigegeben, weil er meinte, wenn ihr schon da seid und wirklich da seid und wenn du, Domian, wirklich dann auch live bei Twitter bist, dann musst du auch rein und ganz einfach Domian heißen. Also unser Account bei Twitter, mein Account bei Twitter heißt ganz schlichtweg Domian. Und das bin ich wirklich und das ist kein Fake und da verbirgt sich niemand anders hinter. Account bei Twitter Domian. So, jetzt weiter mit Katharina. Und Katharina ist 22. Guten Morgen, Katharina. Hallo, Domian. Katharina, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Und zwar geht es darum, dass ich damals in der Schwangerschaft sitzen gelassen worden bin. sitzen gelassen wurdest. Ja, also mein Ex-Freund wollte, oder er wollte mich gerne zwingen, dass ich in Holland abtreibe, weil es hier in Deutschland nicht mehr möglich war, weil ich schon in der 16. Schwangerschaftswoche war. Ja. Und er hat mich auch in der Schwangerschaft terrorisiert und wollte mich dazu zwingen, hat mir immer gesagt, ja, du wirst dein Leben nicht mehr in den Griff bekommen und alles wird scheiße, du wirst deine Ausbildung nicht mehr beenden können und das alles. Und nach wie vor hat er meine kleine Tochter nicht gesehen. Wie alt ist denn die Tochter mittlerweile? Im Januar wird sie 2. 2 und er hat sie nicht gesehen? Nein. Und er hat sich nicht drum gekümmert? Nein. Er hat nie wieder gefragt, gar nichts? Nein, gar nichts. Zahlt er denn? Ja, aber nicht das, was er eigentlich muss. Und auch kann. Also ich weiß, dass er es kann. Redet ihr denn miteinander ab und zu? Nein, gar nicht. Gar nichts. Also schriftlich? Genau. Also er hatte Ende Oktober Geburtstag gehabt. Ja. Da hatte ich ihm eine E-Mail geschrieben, dass ich und meine Tochter ihnen alles Gute zum Geburtstag wünschen. Habe ihnen auch ein Bild mitgeschickt, wo ich eine positive Antwort darauf hinbekommen habe, dass er sich gefreut hat und dass er sich auch melden wird. Und ein paar Tage später bekomme ich eine Nachricht, ich soll ihn in Ruhe lassen. Er will nichts mit dem Kind zu tun haben. Er hat eine Freundin, er ist glücklich. Und ja, und mich belastet das eigentlich, weil ich eigentlich möchte, dass meine Tochter weiß, wer ihr Vater ist. Also ich finde das ganz wichtig. Ja, ich meine, sagen kannst du es ja, wer der Vater ist, aber du kannst den Vater natürlich nicht zu Vatergefühlen zwingen. Nee, das stimmt. Das ist traurig, aber das ist leider so. Aber ich finde, er sollte wenigstens dazu stehen. Finde ich auch. Also dafür zahlen, wenn er sich schon nicht kümmert. Ich habe ihm ja auch damals gesagt, wo es um Unterhalt ging, weil er hat ja schon damals in der Schwangerschaft zu mir gesagt, ja, du brauchst gar nicht kommen wegen Unterhalt, bei mir ist sowieso nichts zu holen und du kriegst von mir keinen Cent. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn du dich um die Kleine kümmern würdest, dann erwarte ich auch nicht von dir, dass du Unterhalt zahlst. Ich möchte einfach nur, dass du dich kümmerst. Und was zahlt er jetzt im Moment? 125 Euro. Und was wäre da der richtige? 220 ungefähr. Und warum zahlt er nur so wenig? Weil er es angeblich nicht kann. Er müsste seinen Autokredit bezahlen für einen BMW. Und ist das vor Gericht geklärt worden? Nein, ist es nicht. Es ist über Anwälte geklärt worden. Leider hatte ich eine doofe Anwältin, die erste. Die hat das irgendwie nicht so richtig gemacht. Die hat zu mir gesagt, ich soll mit ihm einen Vergleich schließen. Weil wenn das vor Gericht kommt, kann das sein, dass er weniger zahlen muss. Also soll ich mich damit zufrieden geben? Dann habe ich mich auch damit zufrieden gegeben. Und seit 1.1. dieses Jahres gibt es ja ein neues Gesetz, dass er verpflichtet ist, mehr zu bezahlen. Und dann sagte meine Mutter, ich sollte mal zu einer anderen Anwältin gehen. Und die hat auch zu mir gesagt, der Vergleich, das ist total blöd, weil er muss das zahlen, unabhängig davon, ob er irgendwelche Autokredite zahlen muss oder sonstiges. Genau, das ist ja keine Ausrede, ob er nun einen BMW hat oder keinen BMW. Genau. Ja. Und das Problem ist, dadurch, dass wir den Vergleich geschlossen haben, der ist 2 Jahre gültig, kann ich da jetzt nichts mehr machen und er lacht mich quasi aus. Das heißt, wann sind diese 2 Jahre rum? Eigentlich sind sie erst 2012 um, ja. Aber dadurch, dass der Autokredit nächstes Jahr im März oder April abläuft, kann ich da schon was machen. Also das heißt im Klartext, du musst so lange warten. Genau. Aber dann musst du auch wirklich was tun, finde ich, dass du zumindest dein Geld bekommst. Ja, das stimmt. Und dass die Kleine ihr Geld bekommt, dass das, was ihr zusteht, sie zumindest kriegt. Ja, ist ja auch richtig. Ich meine, ich arbeite auch noch und für mich ist es ja auch alles viel und er macht sich ein schönes Leben und erzählt noch anderen Leuten, ja, ich habe so eine tolle Arbeit und ich kann mir so tolles Essen, tolle Kleidung, alles leisten und mich verletzt es. Wie lange warst du mit dem Typ eigentlich vorher zusammen gewesen? Ungefähr ein Jahr. Und wie war dieses Jahr des Zusammenseins? Also wir haben eine tolle Beziehung gehabt, das war wirklich so. Also ich kann nicht sagen, dass er ein Arschloch gewesen ist oder so. Aber dann hast du dann danach und jetzt eine Seite von ihm kennengelernt, die du vorher überhaupt nicht wahrgenommen hast. Genau. Hättest du das vorher für möglich gehalten, dass das ja so sich auch wandeln kann? Nein, gar nicht. Also wo ich ihm das erzählt habe, dass ich schwanger bin und dann kam er ja gleich, er möchte kein Kind und hatte das halt mit Holland in Erwägung gezogen. Wie alt ist er? Er ist jetzt 28 geworden. Ah ja. Hat das mit Holland in Erwägung gezogen? Wann hast du es ihm denn gleich ganz früh gesagt, dass du schwanger bist? Ich habe ihm das gleich erzählt, wo ich beim Arzt rausgekommen bin und das selber erfahren habe. Und dann hat er dich erstmal unter Druck gesetzt? Ja, also er möchte das auf keinen Fall und dies und das. Und irgendwann hat er dann auch eingelenkt und meinte, okay, es ist deine Entscheidung. Wie gesagt, es ist dein Körper und egal, wie du dich entscheidest, ich werde zu dir stehen. Ach, das gab es dann schon, die Phase? Das gab es schon, ja. Und dann hat er sich wieder umentschieden? Ja, als ich gesagt habe, dass ich das nicht mache. Weil meine Mutter sagte auch zu mir, das kannst du nicht machen und das ist verboten und ich steh zu dir. Und da warst du schon in der 16. Woche? Ja, richtig. Und da wäre dann nur noch Holland möglich gewesen? Ja. Und das hat er tatsächlich dann verlangt? Ja, auch seine Mutter. Ich habe mich immer sehr gut mit seinen Eltern verstanden. Die hat immer zu mir gesagt, ja, das ist so schön, dass du mit ihm zusammen bist, die erste vernünftige Freundin und dies und das. Ja, und die kümmern sich auch nicht. Das ist wirklich auch eine Schande, finde ich. Der Typ ist 28. Ja, und dann für mich war die Schwangerschaft sowieso schon so schwer. Also ich hab die Schwangerschaft durchgezogen mit dem Gedanken, wenn das Kind da ist, gebe ich es zu meiner Mutter. Weil ich war für mich nicht, also für mich, ich habe mir immer vorgestellt, ich kriege erst ein Kind, wenn ich verheiratet bin, alles in geraden Linien ist und ich war ja auch noch in der Ausbildung. Aber jetzt ziehst du es alleine groß? Ja, und mit Hilfe meiner Mutter. Mit Hilfe der Mutter und gehst auch noch arbeiten? Ich gehe auch noch arbeiten, ja. Wie, so Vollzeitjob? Nein, 85 Stunden im Monat. Ah ja, und kriegst das alles so geregelt? Ja, dank meiner Mutter. Dank der Mutter, sonst wäre es schwierig. Sonst wäre es sehr schwierig, das glaube ich, das glaube ich. Ja, das ist eine schlimme menschliche Erfahrung, die du da gerade oder seit 2 Jahren schon machst. Ja, das ist, ich meine, das war ja nicht nur die Schwangerschaft, das war auch danach. War ich ja halt bei einer Anwältin gewesen und wegen Unterhalt halt. Und dann kam von ihm, also es hat auch ein halbes Jahr gedauert, bis ich überhaupt Unterhalt bekommen habe, weil er unbedingt noch einen Vaterschaftstest haben wollte. Deshalb weiß ich nicht, weil ich würde nie jemanden betrügen. Ich meine, er kann das nicht zu 100% sagen, dass das so ist. Aber den hast du dann machen lassen? Den habe ich machen lassen, ja. Mich hat das nur sehr verletzt, weil ich dachte, was denken die Leute über mich, die wollen einen Vaterschaftstest haben, denken doch, die war mit wer weiß wen und weiß nicht, wer der Vater ist. Und wie kam das denn überhaupt, ich gehe mal davon aus, dass das kein Wunschkind war. Es war kein Wunschkind, nein. Warum habt ihr nicht ordentlich verhütet? Dummheit, ganz ehrlich. Also Dummheit von dir oder von ihm? Von beiden. Also ich habe die Pille genommen, habe sie ab und zu vergessen, habe es ihnen aber auch ehrlicherweise gesagt. Und dann halt immer, ja, passiert schon nichts. Wird schon gut gehen. Wenn man einmal vergisst. Ja, aber das ist natürlich das Absurdeste seit Jahrhunderten, ne? Wird schon gut gehen. Ja. Was die Leute sich so denken. Einmal ist keinmal, aber genauso funktioniert es nicht. Genau. Mann, Katharina, das ist aber wirklich traurig. Ja. Du kannst nichts machen. Du kannst den wirklich, du kannst nur erzwingen, dass er das Geld zahlt. Aber du kannst die Liebe nicht erzwingen von ihm zu seinem Kind. Das tut mir so leid für die Kleine. Sie ist so eine Liebe, sie strahlt so viel Liebe aus. Es ist nur die Frage, das weiß ich auch nicht, wie man so in den nächsten Jahren, wenn sie immer größer wird und auch immer mehr versteht, was man ihr anfänglich so erklärt, wo ist, sie wird fragen, wo ist mein Papa oder wer ist mein Papa? Ich habe ihnen das ja auch gesagt, noch in der Schwangerschaft. Ich sag, was möchtest du denn machen, wenn die Kleine, oder ich wusste ja nicht, was das ist, aber wenn das Kind dich gerne kennenlernen möchte und dich fragt, warum? Dann hat er gleich zu mir gesagt, ja, ich sagte es dem Kind die Wahrheit und das wird es schon verstehen. Er hat ja mir noch Vorwürfe gemacht, dass mein Kind mich hassen wird, dass es ohne Vater aufwachsen muss. Ja, wie perfide. Wie perfide. Ich würde mir eine kindgerechte Ausrede ausdenken, so für die ersten Jahre, wenn sie fragt. Und irgendwann, wenn sie dann schon reifer ist, in der Pubertät vielleicht, so in dem Alter, würde ich sie erzählen und erklären. Anders kannst du es nicht machen. Ja, das tut mir nur so leid für die Kleine. Ne? Sie kann ja nichts dafür, und das habe ich ihnen auch mehrmals geschrieben. Ja. Aber wie gesagt, dir sind ja die Hände da gebunden. Man kann ja nur hoffen auf ein Erwachen seinerseits, dass er vielleicht doch irgendwie ein bisschen reifer wird in den nächsten Jahren und sich besinnt und sich besser verhält. Mehr kannst du nicht tun. Ja, leider nicht. Ne? Ja, leider. Du kannst dich nur gut um dein Kind kümmern, das tust du ja. Und sobald es möglich ist, mehr Geld einklagen von ihm. Ja. Aber das ist ja auch eigentlich gar nicht das, was ich eigentlich wollte. Nee, habe ich schon verstanden. Also ich wollte das ja im Guten. Ich habe ja auch zu ihm gesagt, wenn du dich um die Kleine kümmerst, ich verlange keinen Unterhalt von dir. Ja, und Er versteht es nicht. Er sagt mir ständig, ich bin selber schuld, ich habe es nicht anders gewollt und ich versuche ihm zu erklären, dass die Kleine nichts dafür kann. Ich würde jetzt auch, ich glaube, du hast alles schon getan, alles gesagt. Tu es dir nicht an und versuche, den noch weiter zu überzeugen. Ich würde mich da zurückziehen, soweit es irgendwie möglich ist, das mit dem Geld regeln und dann erstmal die Sache laufen lassen. Du machst dich ja auch zum Deppen vor dem. Ja. Ne? Der bügelt dich ja ständig ab und immer wieder und immer und immer wieder. Ja, das stimmt. Ja. Nur das war für mich wieder so ein Rückschlag. Ne? Erst sagt er, ja, ich werde mich melden und schreibt noch, süße Tochter, ich habe mich sehr gefreut. Da hast du dich schon gefreut, ne? Ja, klar. Mhm. Und dann auf einmal, ja, ich habe eine Freundin, lass mich in Ruhe, ich will nichts von dir wissen und von dem Kind schon gar nicht. Und furchtbar, furchtbar. Mach erstmal nichts, Katharina, und wir hoffen alle gemeinsam, dass er irgendwann doch zur Besinnung kommt. Ja. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Vielen Kleinen. Vielen Dank. Tschüss. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. 1:50 Uhr haben wir und hier ist Paul. Paul ist 43. Guten Morgen, Paul. Ja, guten Morgen, Domian. Paul. Ich möchte gerne kurz Katharina was sagen. Ja. Es ist sehr gut, dass das so früh passiert ist, dass sie erkannt hat jetzt, dass der Typ ein A-Loch ist. Und es hat sich erledigt. Ne? Stell dir vor, das wäre dann nach 6-7 Jahren passiert. Das wäre noch viel schlimmer. Ne? Also es ist natürlich alles tragisch, aber es ist besser früher, als wenn das Kind alles mitkriegt und so. Und ich wünsche ihr alles Gute, weil ich kenne solche Situationen. So. Ja, zu mir. Also, wow, das ist ein bisschen kompliziert. Sag mal ein paar Stichworte. Ja, Stichwort, ich habe eine Freundin seit 20 Jahren. Mhm. Meine Freundin hat eine Tochter. Das ist aber nicht euer gemeinsames Kind? Nein, überhaupt nicht. Wie alt ist denn die Tochter? Die Tochter, also jetzt momentan, ich bin 43, die Tochter 30, meine Freundin 54. Mit meiner Freundin habe ich in den letzten 10 Monaten keinen Kontakt gehabt. Also die Tochter, um es mal klar zu sein, die Tochter stammt vor deiner Zeit, aus einer anderen Beziehung. Ja, als ich meine Ex-Freundin, wie man es nennt, kennengelernt habe, war sie 12. Und jetzt hast du aber seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr zu deiner Freundin. Nein. Warum? Nein, überhaupt. Das Problem ist, dass ich sehr warmherziger und offener Mensch bin und ich habe meine Freundin wirklich vom ganzen Herzen, ja, geliebt und mindestens 100 Millionen Mal ihr gesagt, mit Worten und mit Gesten, ja, aber dass ich sie liebe. Was ist denn nun passiert? Hat sie denn Kontakt abgebrochen? Ich hab's abgebrochen, weil ich konnte nicht, weil du erwartest ja, dass dein Partner dir zeigt, dass er dich liebt. Mhm. Wenn es aber nicht passiert. Also du hast dich nicht mehr, du musst das erzwingen. Du hast dich nicht mehr geliebt gefühlt von ihr. Ja, und ich habe das 20 Jahre aushalten müssen. Dadurch habe ich mit meinen Eltern. Stopp. Du hast 20 Jahre das Gefühl gehabt, dass du nicht geliebt wirst von der Frau? Doch, aber ich wollte, dass die das sagt, dass ich das. Die hat in den 20 Jahren nicht ein einziges Mal zu dir gesagt, ich liebe dich. Ja, vielleicht insgesamt 10 Mal und so gefühlte 10 Mal. Mhm. Und nicht von sich selbst, sondern ich habe gesagt, ja, liebst du mich denn? Wieso machen wir das alles? Ja, natürlich liebe ich dich. Und als du jetzt Schluss gemacht hast, hast du richtig Schluss gemacht? Schluss nicht. Ich habe einfach aufgehört, sie anzurufen. Und das heißt, also ihr wohnt nicht zusammen? Nein. Du hast aufgehört, sie anzurufen und sie ruft dich auch nicht mehr an? Nein, das hat sie auch sie hat ein paar Mal angerufen, aber ich habe nicht zurückgerufen, weil in den vergangenen Jahren war das so, Telefonatverhältnis meinerseits ungefähr 100, ihrerseits 2. Also kann es sein, dass sich die ganze Sache einfach ausgelebt hat, dass da die das darum geht's nicht, weil wir haben nicht richtig zusammen gewohnt in einer Wohnung. Also wir haben uns nicht wie Ehemann und Ehefrau. Ja, das muss ja nicht sein. Man muss ja nicht in einer Wohnung wohnen, um sich als Paar auszuleben. Das die Feuer einfach erloschen sind zwischen euch beiden. Also da ist doch nichts mehr, wenn sie sich gar nicht mehr... Bei mir auf jeden Fall, ich habe keine Kraft mehr, muss ich ehrlich sagen. Also bei mir ist das so, dass... Dann ist die Sache doch schon klar. Wenn du sagst, bei mir nicht mehr, dann ist die Sache doch eigentlich schon klar. Ich habe keine Kraft mehr. Also was heißt, für Gefühle braucht man ja Kraft, innere Kraft, Gefühlskraft. Du bist zu viel gedemütigt und verletzt worden. Ja, weil dadurch, dass meine Freundin älter war... Warum trennst du dich da nicht rigoros von ihr? Das habe ich ja gemacht. 10 Monate keinen Kontakt, das war nicht einfach für mich, aber ich fühle mich jetzt viel besser. Mein Problem ist ganz was anderes, und zwar letzte Woche, was mich eigentlich aus der Bahn geworfen hat. Ich habe schon andere Pläne gehabt. Es gibt sehr viele Leute, die alleine sind, und ich finde, 43 ist kein Alter, wo man sagt, okay, aufgeben und in Altersheim gehen. Okay, was ist das Problem? Das Problem ist, dass ich vor einer Woche die Tochter in der Stadt getroffen habe. Wir haben immer guten Kontakt gehabt. Und vor einer Woche haben wir in der Stadt uns getroffen. Wir haben uns auch ziemlich lange nicht gesehen, ein Jahr. Die Tochter von der Freundin? Ja. Die 30-Jährige? Ja, die 30-Jährige. Ja. Was ist da jetzt? Die Begrüßung war so, wie ich mir eigentlich immer gewünscht habe, von meiner Freundin begrüßt zu werden. Wie hat sie dich denn begrüßt? Ja, warmherzig. Die hat mich umarmt. Na gut, aber du bist ja auch so eine Art Vaterersatz gewesen in all den Jahren. Eigentlich bin ich nicht. Das habe ich von vornherein gesagt. Na gut, aber du bist ein guter Freund, extrem. Ja, aber das war noch nie so wie dieses Mal. Was schließt du denn daraus jetzt? Ja, das Problem ist, dass die mich auch eingeladen hat. Das Problem ist, dass die ganze Zeit, diese Jahre, habe ich meiner Freundin gesagt, deine Tochter ist erwachsen genug, die soll ausziehen, ich will mit dir alleine sein. Und auf was willst du jetzt hinaus? Vor einer Woche habe ich, glaube ich, verstanden, dass ich eigentlich mit der Tochter zusammen sein wollte. Oh. Das ist daher weht der Wind. Ich fühle mich sowieso so beschissen, ich weiß nicht wohin. Also, weil ich komme aus Skandinavien, die Erziehung da ist ein bisschen anders als in Deutschland. Also du bist jetzt, lass mich mal fragen, jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, letztendlich hast du dich jetzt in die Tochter verknallt und würdest die... Ja, aber nicht sexuell, also das ist dieses warme Gefühl, was im Inneren ganz tief so in Magengegend sich befindet. Und kann das auch einfach daher rühren, dass du dieses Gefühl, dass jemand so sehr nett zu dir ist, überhaupt nicht mehr kennst und deshalb jetzt... Doch. Also, ich sitze ja nicht alleine und ja, heule mir die Wer ist denn, wer ist denn so nett zu dir? Sonst noch? Ja, ich habe Freunde Freundinnen. Also ja, okay, aber dann lass uns mal darüber reden mit dieser, du sagst nicht im sexuellen Sinn, ja, welchem Sinn denn sonst? Ja, diese Nähe, dadurch, dass halt, wie soll ich das sagen, das Problem ist, dass die Tochter sich verändert hat. Also was willst du? Was willst du? Was ist dein Wunsch, deine Sehnsucht? Also mein... wir halten fest, weg von der alten Freundin, mit der du 20 Jahre zusammen warst, die Sache ist gelaufen. Ja. So, was ist dein Wunsch, was hast du für eine Sehnsucht? Eigentlich warmherzige, nette Person, die ich vertrauen kann, meine Gefühle, meine Probleme... Das könnte zum Beispiel die Tochter sein. Ja, das ist sie ja auch, ne? Weil seit einer Woche weiß ich nicht, wie ich ihr das begreife, wie ich ihr das beibringen soll, per Blumen, ohne Namen oder Paul, anrufen. Meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ja. Wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit im Hintergrund, das noch zu erklären und vielleicht gemeinsam was zu überlegen, was man unternehmen könnte. Okay? Das wird total nett, das weil ich seit einer Woche total durcheinander bin. Das machen wir sehr gerne. Musst du auflegen und wir melden uns gleich. Alles klar. Okay. Danke dir, tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, ich sage euch nochmal schnell unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema extreme Hobbys. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr wirklich außergewöhnliche und extreme Hobbys habt und ihr aus allen Bereichen, das ist mir und uns ja völlig wurscht, meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Und nochmal der Hinweis zu Twitter, unser neuer Account heißt ganz schlichtweg Domian. Das bin ich, das ist original, das ist kein Fake. So, jetzt wünsche ich euch einen sehr schönen Wochenende, das ist gut, eine sehr schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin, ciao.